Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bing Stammtisch, einem neuen Kapitel-Review, nämlich von One Piece Kapitel 864, der Plan zur Ermordung der Windsmoke-Familie. Weil ich das nicht allein besprechen will, ist wie immer wieder der Kevin dabei. Hallo. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal mit dem Inhalt ein. Oder wollen wir erstmal über die Coverpage reden? Sollen wir über die Coverpage reden? Ja. Gut, wir bekommen eine kurzzeitig angesetzte Coverseite, so die deutsche Übersetzung. Was das jetzt so genau bedeuten soll, habe ich jetzt noch nicht verstanden. Auf jeden Fall sehen wir das Schiff der Beautiful Piraten mit ihrem Captain Cavendish hinten und dem Pferd Farula, auch wenn man genau hinschaut, hinten auf der Reling. Und mit der Strohflagge vorne. Ich glaube, das hat man so in der Form noch nicht gesehen, oder? Nee, stimmt. Das ist irgendwie ganz cool. Also, das Schiff heißt ja Popular Righty. Richtig so. Ja. Was ich besonders cool finde, ist, dass es ja so. Es sieht so aus wie große Diamanten, die da an den Segeln hängen. Da oben an den Masten. Das finde ich irgendwie ganz, ganz lustig so. Ich meine, wir haben das Schiff, glaube ich, schon einmal gesehen im Anime Nacht Dressrosa, aber. Ich konnte mich jetzt auch so konkret nicht mehr an das Design von dem Schiff erinnern. Und der Name, den finde ich übrigens auch sehr cool. Ist ja Popularity. Ist ja sein. Oh Gott, bin ich dumm. Es heißt natürlich Popularity. Ist nein, ich glaube, du hast das richtig vorgelesen. Also ich glaube, sie heißt Popularity oder so. Aber ich weiß nicht, kann mir vielleicht gut vorstellen. Hast du einfach nicht aufgepasst. Ja, kann auch sein. Aber okay, ich hätte auch. Ich nehme das jetzt zurück, es heißt Popularity. Das hört sich nämlich wesentlich sinnvoll an. Das Popularity. Nee, passt natürlich zu Cavendish, seinen Ambitionen berühmt zu werden. Sehr gut. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, der hat ja so eine Katze oben auf dem Segel. Ein Pferd. Oder ein Pferd. Ja, stimmt, ein Pferd. Ja, okay, ein schwarzes Pferd passt dann doch irgendwie ganz gut. Er hat ja ein weißes. Gut, ja. Und im Kapitel steigen wir damit ein, dass Big Mom Ruffy und Jimbe attackiert, welche gerade noch ausweichen können. Und wir danach unser freundliches Hammerskelett Brook wiedersehen, wie er gerade das Bild zerschlagen hat. an der Stelle würde ich ganz gern schon mal über Big Mom mit dem Kapitel sprechen, weil so viel mehr passiert ja mit ihr nicht. Nee, sie guckt sich das an und ja. Genau, sie scheint in. Also normal, nach Zerstörung des Bildes müsste sie ausrasten, aber so wie ich das jetzt interpretiert habe und so wie das, was Perispero gesagt hat, ist sie anscheinend so weit over the top in ihrer Wut, dass sie einfach komplett bewegungsunfähig ist. Ja, es wurde hier, glaube ich, war das von Brook gesagt oder so, der meinte, es sind so viele Sachen, die sie wütend machen, dass sie sich nicht entscheiden kann, worauf ja, sie zuerst wütend sein soll. Genau, entweder Brook oder Perispero, kommen wir ja gleich noch zu. Auf jeden Fall, das Comedy-Highlight der Folge finde ich jetzt schon, wie Brook sein Gesicht abzieht und alle sagen, oh mein Gott, wie eklig, er hat sich die Gesicht vom Haut gezogen. Ja, genau, da muss ich auch laut lachen. Und ist das eklig. Ja. Ja, aber mit Big Mom passiert echt nicht so viel. Ey, dann, nachdem das irgendwie kaputt ist und sie merkt, dass Soul King... dass ihr Soul King da auf einmal vor ihr steht, dann ist sie so ein bisschen perplex und steht nur da rum und stammelt irgendwas vor sich hin. Da finde ich auch ganz cool, dieser, ach, ich vergesse den Namen leider immer, von diesem Totengräber, der mit der Sichel, der ist ja auch total erschrocken, als er Brook sieht, wie er das Gesicht abzieht. Den Namen habe ich auch schon wieder vergessen. Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass keiner von diesen, dann haben wir ja vor 2, 3 Kapiteln, glaube ich, etwas aktiver über Morgans und den Umid und so gesprochen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass von denen keine große Relevanz im weiteren Verlauf der Story haben wird. Also das hast du ja schon, der eine war Kredithai, die andere war Chefin vom Rotlichtviertel. Genau, die haben jetzt nicht so den Einfluss praktisch oder so den Impact offen wie jetzt hier Morgans, der einfach mal die größte Zeitung da verwaltet. Und für den ist das natürlich jetzt hier gefundenes Fressen. Der sagt doch irgendwann auch mal wieder, oh, das sind ja Riesenneuigkeiten. Ja, das ist, glaube ich, so jetzt eine Catchphrase für den Rest von One Piece. In jedem Kapitel wird einmal kurz Morgans oben links in der Ecke eingeblendet. Das sind ja riesige Neuigkeiten. Ich bleibe übrigens dabei, ihn Morgans zu nennen. Ja. Ich Find den Namen gut. Schließe ich mich an. Obwohl er im Grunde keine Gans ist. Muss da mal anrufen, weil wer hat die Rechte in Deutschland für One Piece? Ruf da mal an und sagt, dass das... KZ, glaube ich. Also in Schriftform Carlsen und in Animeform KZ. Also ich weiß nicht, ob die irgendwie zusammenhängen oder so. Man weiß ja auch nicht, ob da jetzt irgendwie nochmal neue Folgen kommen, oder? Wurde das jetzt mal irgendwie... Nö. Ich bin beim... Also ich sehe echt wenig Notwendigkeit, das nochmal auf Deutsch zu gucken. Also ich habe den Goldfilm jetzt im Januar auf Deutsch gesehen im Kino. Das war ganz cool, aber ich verfolge auch den Anime, also die aktuellen japanischen Ausstrahlungen, nicht mehr so aktiv, weil... Auch nicht mehr. Weil der Unterschied ist einfach so groß vom... Also es ist ja jetzt... Im Anime fängt ja gerade der Whole Cake Island Arc an. Ja, und hier, weiß nicht, ob wir schon fast am Ende sind. Ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind im letzten Drittel. Ja, in jedem Fall. Also laut Shonen Jump, Autor, Redakteur, was auch immer, soll der Arc wohl bis, ich weiß nicht, Oktober, September abgeschlossen sein. Das heißt, ein Drittel ist eigentlich nur ein bisschen mehr als zwei Drittel wahrscheinlich sogar. Vielleicht drei Viertel schon. Ja, also die Diskrepanz, die da herrscht, die ist schon echt krass. Aber worauf ich eigentlich eben noch hinaus wollte, was hältst du denn vom Big Mom? Also alle haben jetzt vermutet, dass sie anfängt zu kreischen. Ja, und jetzt passiert gar nichts. Und was mich ein bisschen gewundert hat, später wirklich, dass Perispero dann sagt, ach ja, ich hatte kurz Angst. Und dann hat sich rausgestellt, das ist einfach zu viel für sie und deswegen habe ich keine Angst mehr. Ja, das finde ich ein bisschen wenig konsequent irgendwie. Nee, genau, das habe ich mir auch gedacht. Das ist einfach inkonsequent. Also die haben, also Oda hat uns letztes Kapitel was gesagt und jetzt sehen wir Big Mom für ein Kapitel irgendwelche Worte stammeln und mit Kreiseln in den Augen und komplett regungslos und unfähig. Also entweder ist das jetzt das Mega-Build-up für den größten Wutausbruch aller Zeiten oder es passiert einfach. Nichts oder mehr. Dritte Möglichkeit, das Intro für eine lange Backstory. Oh Gott, nein, hör auf. Ja, nicht. Das will also, ich will das auch nicht. Ich habe aber so ein Gefühl, so nächstes Kapitel, Big Mom kurz vorm Wahnsinn, kurz vor Ohnmacht, sehen wir halt, wie sie dann so quasi kurz ohnmächtig wird und dann an Mutter Karamell denkt. Und dann Flashback. Ich liebe das bei One Piece eigentlich, Rückblicke und cool, wie die Charaktere zusammensetzen. Ich finde auch Big Mom als Charakter total cool, aber ich will von ihr irgendwie keine Backstory haben. Ich weiß nicht, das interessiert mich einfach nicht. Ich will, dass sie diesen Arc fällt oder ihren Machtbereich einbüßen muss und fertig. Ja, will ich also, auch. Ich will nicht ihre, wie sie im Waisenhaus aufgewachsen ist, vom Mutter Karamell unter ihre Fittiche genommen wurde und jetzt dann letzten Endes die Vision hat, allen Rassen und Völkern Zuflucht zu geben, aber sie insgeheim doch ihrer Seele beraubt und ihre inneren... Nee, will ich nicht. Also wenn, dann hätte ich es gerne, dass irgendwie Perospero oder so erzählt in 3-4 Bildern. Damals war sie ein Findelkind und dann wurde sie aufgenommen, dann wurde sie großgezogen, im Kloster Schlag mich tot und da lehrte sie das, aber eines Tages passierte das und jetzt ist sie so. Genau. So wie das Pudding-Flashback von letztem Kapitel oder vorletzten, glaube ich. Oder? Nee, ich glaube vorletztes. Vorletztes. Da wurde wirklich auch in 3-4 Panels das einfach ganz schön abgearbeitet und mehr will ich gar nicht. Ich brauche keine Doflamingo-Backstories oder Arlong-Backstories, wobei bei Arlong natürlich erst im Nachhinein sehr viel aufgebaut wurde. Ich weiß nicht, ich will Big Mom einfach die verrückte alte Hexe. Ja. Ja, das, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und ich finde es auch schade, dass da jetzt einfach gar nichts passiert. Genau. Ja, weiter geht's damit, dass wir Katakuri sehen, aka Dogtooth, der einfach nur sagt, scheiße. Oh, fuck. Der scheint wohl auch etwas Angst zu haben, wie es jetzt weitergeht. Und was jetzt ganz wichtig wird und auch ein fast schon titelgebend für das Kapitel ist, wir sehen Judge, wie er der Verzweiflung nahe ist und im weiteren Verlauf komplett seinen, ich würde schon fast sagen, Lebenswillen verliert. Ja, also der ist super überrascht von dem, was da passiert und kann das alles gar nicht glauben. Ja. Der ist auf jeden Fall fertig. Seine Kinder, alle außer Raiju, haben auf jeden Fall, oder Reiju, ist ja im Anime ja aufgetaucht, sind ja emotionslos und haben im Prinzip, ja, nehmen ihren Tod so hin. Ja, na tja, das war's dann wohl. Schade. Ja, passt natürlich ganz gut. Ich habe mir jetzt gedacht, das wirkt jetzt auf den ersten Blick sehr kühl, aber eigentlich ist das gar keine schlechte Fähigkeit. Also ist nice to have, finde ich, diese Furchtlosigkeit, weil ich stelle mir mal vor, Big Mom will irgendwann später im Verlauf des Arcs ihre Seelen nehmen. Das könnte dann schwierig werden. Also Judge auszusaugen dürfte wahrscheinlich kein Problem für sie Stimmt, die sein, haben ja aber keine Angst vor ihr denn. nee, aber von den anderen vier wird sie wohl nichts bekommen. Eine sehr gute Idee, da habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, siehst du, bin ich wieder als erster. Morgans und das habe ich erfunden als allererster. Ihr habt es gehört. In den Wikis wird stehen, Morgans ist zurückzuführen auf Max. Ja. Und ganz unten auf der Seite sehen wir dann noch ein richtig schönes Bild, finde ich. Schon fast Marineford-Style, wie Ruffy und Jimbe Rücken an Rücken stehen und sich auf, ja, auf die Gegner vorbereiten. Sehr geiles Bild. Ja, und einen Schuss. Wir sehen, wie Pudding weiterhin versucht, Sanji zu erschießen. Und dabei ihn anschreit, du musst doch Angst haben vor mir. Genau. Aber das hat Sanji nicht. Nein, Sanji ist Haut erstmal die ganz. richtig tiefe Line raus. Ja. Ich zitiere kurz. Also sie sagt ja. Wie viele Menschen Raiju, Quatsch, Pudding schon getäuscht hat und dann sagt Sanji, und warst du selbst eine von ihnen, Pudding? Also, das ist richtig deep. Das ist so deep, Sau die. das ist jetzt schon, also das ist wirklich noch unter der Fischmenscheninsel. Wie geht der Spruch? It's so deep, you can see Adele rolling in it. Okay, ja, stimmt. Den kannte ich noch nicht, aber der ist gut. Nicht? Nee. Sagt er schon uralt. Und als Pudding vermutlich nochmal Zweifel bekommt, also wir sehen leichte Tränen in ihre Augen, das sind ja wirklich mehr als zwei sogar. Ja, schießen taucht der erste vorgestellte Teufelskraftnutzer von dem Kapitel auf, nämlich Daifaku, der von der Hoya Hoya no Mi gegessen hat, welche es ihm erlaubt, einen Genie zu rufen. Also Oder es wird ein hier Djinn, in so. dieser Charakterbox steht Charlotte Daifuku, wie auch immer, Lampenmann. Genau. Das heißt, sobald er seinen Bauch reibt, kommt ein Genie, ein Djinn raus. So. Das macht ihn zu einem Wunderlampenmensch. Genau. Aber dieser Genie erfüllt keine Wünsche, nein. Ist mit Rüstungshaki gestärkt und Auf Krawall aus. ja. Was hältst du von der Frucht? Also, na gut. Wir haben jetzt noch zu wenig von diesem Djinn gesehen. Ist er jetzt nur zum Kämpfen da? Oder erfüllt er wirklich Wünsche? Sodass, wenn Daifuku, was weiß ich, der reibt sich jetzt den Bauch und dann kommt der Djinn raus und dann sagt Daifuku, oh, ich hätte gern Schweinebraten. Dann plopp, da hat er einen Schweinebraten. Und vielleicht wünscht er sich jetzt in dem Moment, okay, Djinn, werd mal richtig krass und kämpf mal gegen den. Also ich glaube, und ich kann mir das cool vorstellen, dass es quasi wie so eine Art Avatar des Nutzers ist. Das heißt, dass die beiden zum Beispiel gemeinsam im Team kämpfen können. Das heißt, wenn du gegen die beiden kämpfst, ist es immer ein 2 gegen 1 quasi. Wenn du also wenn du ihn wahrscheinlich hier Daifuku besiegst, dann ist der Djinn auch weg, aber andersrum Ja. nicht. Aber was ich mich viel, viel mehr gefragt habe dabei, ist es eine Paramezia-Frucht oder ist es eine mythische Zoan-Frucht, Modell, also eine Menschenfrucht wie Sengoku und dann statt Modell Buddha, Modell Djinn. Würde eher sagen Paramezia, weil er sich nicht selbst in den Djinn verwandelt. Ja, stimmt. Hast du auf jeden Fall einen Punkt. Aber, also ich fände es aber auch ein bisschen seltsam als Paramezia, oder? Also es passt beides nicht so ganz genau. Naja, aber ein mit Rüstungshaki gestärkter und er will dann Pudding loswerden, weil sie ihren Job nicht richtig gemacht hat. Oh, und Sanji schreitet ein und es sieht wohl so aus, als wenn Sanji jetzt gegen Daifuku und den Jin kämpfen würde. Ja, erstmal muss man dazu sagen, Sanji greift ein, blockt den Schlag der, ja, ist es eine helle Bade? Hm, bin mir Ja, nicht ganz das sicher. hat auch so einen eigenen Namen, diese Waffe. Ich habe den Namen aber vergessen. Ja, und was wir dann erstmal sehen, leider, ist, wie Sanji wegfliegt. Ja, war wohl ein ziemlich harter Schlag. Ja, es ist natürlich für die viele im Reddit wieder der Moment, ja, wann wird das denn endlich Sanjis Arc? Und viel mehr sehen wir von Sanji in dem Kapitel auch nicht, außer dass er am Ende nochmal schreit, dass sie Hinne machen sollen. Ja. Ich fände es geil, wenn das sein Gegner wäre. Ich weiß aber noch nicht. Ich finde immer, bei One Piece müssen die Kämpfe auch so ungefähr zueinander passen. Ja. Also das heißt, dass zum Beispiel ja, Zoro gegen Schwertkämpfer kämpft, ist klar. Ruffy gegen den Boss und ich finde irgendwie gegen den Jin oder gegen Daifuku zu kämpfen, passt irgendwie nicht zu Sanjis Kampfstil so richtig. Also Ja. bisher noch nicht, das ist mir noch nicht so gut übermittelt Das war bei gewesen. Alabasta zum Beispiel eigentlich perfekt. Da hatte Genau, stimmt. Zoro hatte Mr. One, Sanji hatte Mr. Two. Ah, Stimmt. gut, Nami und Doublefinger kann man jetzt streiten, ob das genauso wie Chopper und Lysop waren eigentlich auch perfekt für Ja. Mr. Four und, ja, wie hieß sie? Stimmt. Miss Merry Christmas. Naja, Maulwurffrau. Stimmt, das ist eigentlich ein guter Punkt. Alabasta hatte wirklich die am besten, passendsten One-on-One-Kämpfer. Also Enies Lobby ist da auch ganz oben mit dabei, finde ich. Also da sind Ja. auch, also die Kämpfe sind auch alle ordentlich. Wobei Sanji gegen Jabura war dann ja auch eher, naja, zufällig will ich jetzt nicht sagen, aber der ist dann halt einfach so reingesprungen und hat den Kampf dann übernommen, so. Ja. Aber da auch mit hier Zoro und Ecki war perfekt. Ja. Ich habe die Szene letztens nochmal gesehen, als er das Lysop-Schwert benutzt. Finde das auch so geil, wie Jabura sich immer über Ecki lustig macht, so mit der Giraffe. Das ist ja alles Ja. eckig und das ist super. Gut, im Kapitel geht es damit weiter, dass ja, um seine Deckung zu wahren, Capone Ruffy überwältigt und ja, ihm quasi zu erkennen gibt, dass sie den Plan etwas anpassen müssen, weil Big Mom noch nicht in ihre Rampage gegangen ist. Wie sagt man, in ihrem Wahnsinn verfallen ist. Ja. Ja. Und da haben wir eben schon kurz drüber vorher diskutiert. Auf der Seite, wo Capone Ruffy überwältigt, ganz unten, sehen wir vermutlich, also es ist nicht ganz klar zu erkennen, aber eventuell das erste Mal, wie Jinbe Rüstungshaki verwendet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine, beim Marinefort hätte er schon mal von Akainu einen Schlag geblockt. Da wurde wahrscheinlich auch Rüstungshaki eingesetzt, aber ja, also so, wir haben es halt noch nie mit dieser Färbung gesehen, die ist ja erst dann nach dem Timeskip gekommen. Ja, Jinbe hält auf jeden Fall erstmal ein paar Gegner auf, um Ruffy und Capone etwas Zeit zu verschaffen. Also interessante Währenddessen. Gegner. Wir haben so einen Typen mit so einer Punktekleidung. Stimmt, genau. Das ist echt ein guter Punkt. Da haben wir noch irgend so einen Zwerg mit dem Schwert. Und da im Hintergrund ist die Tante mit der Pandamütze. Genau, Panda Woman 2.0, ja. Nee, auch wie dieser kleine Typ scheint auf irgend so einem Teppich oder so zu fliegen. Vielleicht doch so ein Homie. Ja. Das ist nicht genau zu Nee, erkennen. das ist ein Schaf. Guck mal, das ist das Horn. Und da unten siehst du Oh. auch das Gesicht mit der Zunge, die so rausstreckt. Oh, ja. Siehst du? Das ist ein guter Punkt. Das ist Das ein habe ich Schaf. jetzt erst auch gesehen. Ah, krass, cool. Interessanter Gegner auf jeden Fall. Vermutlich dann irgendwie so ein Homie wie Randolph auch, der dann, ja, dieser, oder der Kranich. Haben doch auch dieses Schwein gehabt, was die Kutsche gezogen hat. Ja, das ist aber von der Windsmogs gewesen. Stimmt. Die haben die Katze und das Schwein. Das waren, glaube ich, einfach nur normale, so wie Muku, irgend so ein Wesen. Riesenscharf. Genau. Und der zweite Teufelsfruchtnutzer, Ofen, wird uns vorgestellt. Wer hätte das gedacht? Er hat die Hitze-Hitze-Frucht. Gefühlt ist das der fünfte Charakter mit der Hitzefrucht. Es ist Kanon gesehen, ich glaube, der dritte Charakter, der Hitze produzieren kann, neben Ace bzw. beziehungsweise Sabo und Akainu. Und dann gibt es ja noch diesen aus dem Filler-Arc, kurz vor der... Filler-Bark. Filler-Bark? Kommt es nach der Filler-Bark? Nee, kommt doch davor. Das kommt nach der Filler-Bark zum Sabaody-Archipel. Ja, aber das mit dem... Du meinst ja Don Acino. Genau. Das kam doch vor dem Filler-Bark. Da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Buch war da doch gar nicht schon noch nicht dabei. Hm. Aber ich meine schon, dass das vor dem Füllerberg war. Auf jeden Fall meinen wir Don Acino. Genau. Der ja hohe Mengen von Wärme erzeugen konnte. Und was dazu führt, dass Pedro nach einem geblockten Schlag sein Schwert nicht mehr länger festhalten kann, weil die Temperatur zu hoch geworden ist. Ist auch eine interessante Art und Weise, die Frucht einzusetzen. Du darfst ihn eigentlich nicht berühren. Nee. Du müsstest auch nicht blocken. Eigentlich mit Haki schlagen vorher. Ich hoffe nicht, dass das fällt mir gerade jetzt ein. Das wäre ein besserer Gegner für Sanji als der Jin-Typ, finde ich. Der Jin-Typ würde, also er würde jetzt auch nicht unbedingt gut zu Pedro passen. Ich finde, der Jin-Typ würde gut zu Brook passen, weil die beiden ja irgendwie ihre Seelen oder so einen Geist machen können. Das wäre geil, wenn Brook irgendwie so eine Form entwickelt hätte, seine Seele kämpfen zu lassen oder so. Und dann kämpft der Jin gegen den Geist. Das wäre geil. Stimmt, das wäre richtig geil. Aber hier der Heat-Typ, der war eigentlich ganz gut für Sanji, finde ich. Also Sanji ist auch Hitze. Das wäre ein ganz gutes Setup. Mhm. Und er muss ihn, um ihn zu bekämpfen, muss er ihn berühren. Genau, richtig. Ob man das jetzt irgendwie mit Haki umgehen kann? Also wir wissen zum Beispiel nicht, ob Pedro überhaupt Haki hat. Jedenfalls bisher. Ist aber... meiner Meinung nach irgendwie schon von auszugehen, oder? Eigentlich. Ja. Ist auf jeden Fall eine geile Frucht. Hitze, also ich bei Don Acino war auch schon ein cooler Charakter, finde ich, obwohl er nur Filler war. War auch einer der besseren Filler, finde ich. Mhm. Mit der gestohlenen Fahne und den Hawk-Piraten. Wie hießen die Hawk-Piraten? Keine Ahnung, die auf jeden Fall in diesem Gletscher-Ding da waren. Genau. Ja, und ein unendliches Potenzial, also Hitze ist natürlich immer gut. Wahrscheinlich nicht so, im Endeffekt nicht so stark wie Feuer oder wie Magma oder Lava, aber ich find's geil. Und er kann sich sogar an Pedro erinnern. Ja. Das ist auch ganz nett, finde ich. Jetzt, da wird nochmal kurz angesprochen, dass Pedro ja sowieso nicht so viele Jahre übrig hat. Das heißt, Pedros Ziel wird es wohl sein, Ruffy zum Piratenkönig zu machen. Ja. Pedro Nakama confirmed. Eventuell. Auf der nächsten Seite, es ist echt viel zu besprechen. Werden mal kurz Carrot, Nami und Chopper gezeigt, die sich immer noch im Kuchen verstecken. Finde ich ein bisschen schade, aber. Ach, der Kuchen ist schon komplett explodiert. Da kann man sich jetzt noch drin verstecken. Wahrscheinlich so in dem Rest. Ja, Klumpen, der da jetzt genau. Also der Kuchen war ja riesig, da wird bestimmt ein kleiner Haufen irgendwo sein. Also sieht so aus, als ob sie sich hinter Zuckerguss oder so verstecken. Ja, also ich hätte irgendwie, keine Ahnung, sie machen halt nichts, sie sind halt nicht wirklich sinnvoll. Aber sie sagen jetzt so, es sind bereits 3 Sekunden vergangen. Mhm. Alles, was bisher passiert ist, ist also in einem Zeitfenster von 3 Sekunden passiert. Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt. Big Mom ist aber wirklich so überwältigt von ihren Emotionen, dass halt einfach dieser Schrei nicht kommt. Mhm. Und Brook wird geköpft. Ja. Und Ruffy guckt dann auch und sagt, ah! Ja, ich hab überlegt, wo wurde er denn das letzte Mal geköpft? Wurde er überhaupt schon mal geköpft? Auf der Fischmenscheninsel, oder? Weiß ich nicht mehr. Also ich meine, er wurde auf der Fischmenscheninsel auf diesem Platz unten einmal geköpft und hat dann schon gezeigt, dass quasi entweder man muss halt seine Knochen zerstören oder seine Seele zerstören, um ihn zu töten. Die Frage, wie kann sein Körper seinen Kopf wieder aufsetzen? Er hat ja keine Ohren, beziehungsweise die wären ja auch am Kopf. Wie ruft er den dann? Also, Lukes Kopf, der ruft jetzt Körper, hol mich mal wieder. Ja. Aber der Körper kann ihn ja nicht hören. Weil er hat ja keine Ohren. Ja, Mann, ich weiß leider nicht mehr, wo das war. Ich hab, die Szene ist auch noch nicht so lange her, dass ich die gesehen habe. Ich glaube tatsächlich, dass die Seele Brooks Kopf anheben kann. Oha. Wenn ich mich richtig entsinne. Ja, auf jeden Fall, Ruffy hat es noch nicht gesehen und sagte, es war Brooke. Und dann, ach, ich wusste gar nicht, dass du das kannst. Und er fängt an zu lachen. Gut, der Rettet-mich-Schrei, den konnte ich erst nicht so gut zuordnen. Ja, ich auch nicht, aber dann. Der gehört zu Judge. Werden jetzt nämlich der ganze Tisch mit den Windsmokes wird jetzt umzingelt von Big Moms Leuten. Ja. Pistolen auf sie richten und Judge verlangt eine Erklärung für Big Mom, von Big Mom, was denn hier abgeht. Und Raiju, sagt dann auch, wie du eben schon sagtest, die Söhne sind alle so emotionslos, dass sie selbst dem im bevorstehenden Tod keine Emotionen zeigen können. Was noch ein ganz kleines, nettes Detail finde, ist, dass sie sind nicht, also es werden nicht nur Waffen auf sie gerichtet, sondern Peris Pero hat vermutlich mit seiner Süßigkeitenfrucht sie auch an ihre Stühle festgeklebt. Also das sind so, also sie sind halt jeweils so eingeklebt mit irgendwas. Stimmt, das sehe ich jetzt erst. Das stand, habe ich auch nur dadurch gesehen, dass halt das in den Spoilern erwähnt wurde. Sonst hätte ich da auch nicht drauf geachtet. Aber scheint wohl auch sie da irgendwie an Ort und Stelle zu halten. Netter Punkt übrigens, von jemand im Forum aufgebracht worden, ist, dass wir gesagt bekommen, dass sie keine Waffen oder keine Ausrüstung haben, weil diese am Eingang abgenommen wurden. Wenn wir uns mal zurückerinnern, wer am Eingang die Sicherheit gemacht hat, dann war das Capone. Also eigentlich sind die Waffen gar nicht so weit weg potenziell für die Vince-Monks. Stimmt. Wir wissen ja nicht, dass Capone Nee. jetzt gegen sie stellt, aber sie jetzt am Ende dieses Kapitels wissen sie es ja. Spätestens Zumindest da. wahrscheinlich. Genau, vorher sehen wir noch mal kurz, also die Begründung von Peris Pero, warum Big Mom jetzt nicht ausrastet, haben wir schon mal. Ja, und genau da kommt die Erwähnung. Ist verwirrt und weiß nicht, worüber sie ausrasten soll. Oder wütend werden soll. Und ja, Katakuri kommt auf die drei zugelaufen und hat wohl etwas Schreckliches gesehen. Bam, bam, bam. Was hat er gesehen? Hat es funktioniert, Big Mom das Bild zu zeigen und daher. Vielleicht hat sie gesehen, hat er gesehen, wie Big Mom irgendjemanden aus ihrem Gefolge in die Hand nimmt und zerreißt. Ja, das ist auch so mein Tipp. Also nach diesem Kapitel und nach dem letzten Kapitel sind meine Vorhersagen haben sich deutlich geändert. Also ich glaube immer noch, dass Big Mom fallen wird. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass sie irgendwann in dem nächsten oder übernächsten Kapitel so in eine Wut verfallen wird, dass quasi die ganze Insel keine andere Wahl hat, als sich gegen sie zu stellen. Ja, wir können ja erstmal das Kapitel weiter noch durchbesprechen. Capone gibt jetzt die Anweisung, setzt die unsichtbare Symphonie ein. Das ist das Codewort dafür, dass man jetzt die Ohrenstöpsel gegen Big Moms Schrei einstöpseln soll, weil Capone jeden Moment damit rechnet. Und ja, Katakuri geht auf Badge zu und sagt, Badge, jetzt greift ihr den Strohhut und der gibt dann offen zu erkennen, nö, mach ich nicht. Denn er sagt, denn alle hier teilen sich dieselbe Macht, die Zukunft zu verändern. Ja. Bam, bam. Übrigens auch ein sehr epischer Auftritt oben auf der Seite, wo Pedro, Jimbe und Capone Seite an Seite auf Katakuri zulaufen. Ja, also auf jeden Fall echt ein epischer. Also Capone Angst zu unterstellen, kann man nicht machen. Also er ist mutig, obwohl nicht alles nach Plan läuft. Der bewahrt auf jeden Fall einen kühlen Kopf. Ja. Gut, wir sehen noch, dass genau, oh, auf der Seite davor. Noch so ein Moment, der mir Sanji irgendwie ein bisschen weiter noch vermiest. Er schreit da ja, denkt ihr, schafft ihr es noch rechtzeitig? Das ist unsere einzige Chance, diese ganzen Typen, die ihre Knarren an die Köpfe halten, loszuwerden. Also er spricht ja natürlich von seiner Familie. Ja, Sanji, so. Ich hätte es irgendwie epischer gefunden, wenn er an der Seite von Capone und von Jinbe nach vorne gelaufen wäre und nicht Pedro oder so. Ja. Irgendwie. Ich bin immer noch sogar, also enttäuscht ist eigentlich eine gute Formulierung. Leider. Da frage ich mich, wie wäre das alles verlaufen, wenn Zorro dabei gewesen wäre, der die ganze Zeit Sanji irgendwie anmacht. Und ihn wahrscheinlich ja, auch so ein bisschen anstachelt, denn so ja, aktiv, aktiver zu werden. Oder so. Ja, die Sache ist, im Prinzip war für mich Sanji schon 2016 das ganze Jahr in der Pflicht, was zu zeigen. Und bisher ist da einfach echt nichts gekommen. Wie der Arc verlaufen wäre, wenn alle Strohhüte inklusive Zorro da gewesen wären, keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass ja, also der wäre wahrscheinlich bis zu diesem Punkt nicht groß anders verlaufen, aber dann hätte halt jetzt Ruffy statt Sanji, Jinbe, Pedro und Capone im Rücken zu haben, noch Zorro, Frankie, Robin, also alles im Rücken gehabt. Das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Ich glaube nicht, dass man in der aktuellen Situation irgendwie eine Chance hat, gegen Big Mom anzukommen. Aber, da sind wir schon wieder bei Vorhersagen, ich glaube wirklich, es wird so weit kommen, dass Big Mom so unkontrollierbar wird, dass quasi, sagen wir mal, Katakuri sich darauf konzentrieren muss, sie mit ihrer, also mit seiner Logia irgendwie festzuhalten und von ihrer Rage abzubringen und dass den anderen einfach so viel Zeit gibt. Vielleicht spielt er ihn sogar in die Hände dadurch, dass er sie festklebt und sie die dann, also sie mit dem Raketenwerfer dann treffen können. Ja. Sowas irgendwie. Ja. Auf jeden Fall erwarte ich, dass im nächsten Kapitel Big Mom ihren Schrei ablässt. Ja. Nachdem wir einen langen Rückblick gesehen haben, das ist meine Erwartung. Auch wenn ich mir es nicht wünsche. Wahrscheinlich, ja. Bin so ein bisschen enttäuscht, würde ich nicht sagen, aber was ist eigentlich mit Smoothie? Die steht doch da auch um den Tisch von innen. Die hat doch auch eine Knarre. Hat sie das? Ja, warte mal. Wo war das? Welche Seite? Ich bin mir gerade nicht sicher. Da steht doch hinter Judge. Ja. Da steht sie doch, oder ne? Ist das nicht Smoothie? Nein, das ist nicht Smoothie. Oh, das okay. Ist diese Dame, diese Langbeindame. Also Smoothie ist, glaube ich, auch eine Langbeindame. Aber selbst wenn, warum dafür einen Kommandanten abstellen? Von jemandem mit 800 Millionen Kopfgeld erwarte ich schon irgendwie ein bisschen mehr. Und bisher ist das irgendwie die Katakuri-Show. Ja. Okay. Ja, wenn vielleicht wollten auch die Gäste noch einen Giraffendrink haben und sie ist jetzt gerade. Oder einen Jungfrauendrink. Oder ja. Noch was anderes. Magma-Steine-Drink. Vulkan-Gedöns. Keine Ahnung. Ja, was glaubst du denn, wie es weitergehen wird? Also, Big Mom Schrei? Oh. Ja, in Verbindung mit Königshaki übrigens, das wurde auch erwähnt. Also, auch noch nicht garantiert, dass so Leute wie Carrot oder Chopper da standhalten werden. Ich weiß nicht, also ich. Eigentlich glaube ich halt nur, dass im nächsten Kapitel dieser Schrei kommt und was dann genau passiert, weiß ich, kann ich nicht sagen. Okay. Kann ich mir jetzt nicht. Und als Fazit von 864, also mir hat es gut gefallen. Ja. Die letzten zwei Kapitel haben mich aber ein bisschen mehr gehypt, muss ich sagen. Ja, stimmt, ich auch. Vor allem nach diesem Bekennung von Jinbei zur Loyalität von Ruffy. Ja. Das war so der Höhepunkt. Das hier war auch okay, aber reicht bei weitem nicht daran. Heran. Nee, leider nicht. Müssen wir mal gucken, vielleicht. Nächste Woche kommt auf jeden Fall ein Kapitel. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen länger warten, weil es jetzt schon am Dienstag erschienen ist, wegen der Golden Week letzte Woche, glaube ich. Ja, aber ich habe auf jeden Fall, ja, ich habe Bock. Ja, ich auch. Gut, dann danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Vermutlich, so von meinem Gefühl her, die längste Folge bisher. Ja. Könnte gut sein. Wir freuen uns übrigens immer sehr drüber, wenn ihr irgendwie einen Kommentar schreibt oder so. Wir lesen uns das immer alles durch und freuen uns. Theorien. Genau. Ideen, Anregungen. Genau. Lesen. Ja, am Sonntag gibt es dann wieder, wenn alles glatt läuft bei uns, die Top 5, also die letzten 5 Charaktere von unserer Top 20. Jo. Und dann wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Review. Tschüss.